Bertholds Roboter. Oh, dass ich auf die Titelseite des Bürgermeistermagazins komme mit unserem unglaublichen Meteoriten. Bitte lächeln, Frau Bürgermeisterin. Ryder machte ein Foto nach dem anderen von Bürgermeisterin Gutherz, die an einem Seil hängend vor dem Meteoriten herumschwebte. Das wird ein unheimlich cooles Foto. Das ist gemein. Ich sollte in der Luft neben einem Meteoriten hängen. Ich bin auch ein wichtiger Bürgermeister. Und ich wäre auch gern Bürgermeister, egal von was. Bertold, diese Idee ist mehr als dumm. Also, ich fahre zurück in die Nachbarstadt und dort bringe ich meinen Kätzchen bei, mich in die Luft zu heben und zu fotografieren. Bürgermeister Besserwisser schwang sich auf seinen fahrenden Katzenkorb und ließ seinen Neffen Bertold einfach stehen. Ein Stück von dem Meteoriten würde genügen, um meine super Baukräfte zurückzubekommen. Dann baue ich mir eine Stadt und bin ihr Bürgermeister. Ich schätze, das kann ich voll vergessen. Das Seil, an dem die Bürgermeisterin hing, war an Skys Hubschrauber befestigt. Und vielleicht machen wir noch ein Foto, auf dem ich so mache. Sie breitete die Arme aus. Hoppla! Und stieß dabei mit den Füßen gegen den glühenden Meteoriten. Mir wird ja kein Stück vom Meteoriten vor die Füße fallen. Doch, es war nämlich ein kleines Stück abgebröckelt, das neben Bertold zu Boden fiel. So wie dieses Meteoritenstück. Ein Meteoritenstück! Natürlich griff Bertold zu. Und sofort begannen seine Hände zu leuchten. Alles klar, ich hab meine Superbaukräfte wieder! Und jetzt auf in die Nachbarstadt! Dort übte Bürgermeister Besserwisser mit den Chaoskätzchen das Hochheben. Ich weiß, ich wiege zu viel. Allerdings klappte das nicht. Aber strengt euch gefälligst an! Neben ihm schepperte es. Bertold, die Kätzchen können sich bei dem Krach nicht konzentrieren. Ich mache keinen Krach, Onkel Bürgermeister. Ich baue mir gerade meinen super Roboteranzug mit Meteoritenantrieb. Der Roboteranzug war größer als ein Hochhaus und hatte eine Klappe auf dem Rücken. Aufgepasst! In der Bertold jetzt das Meteoritenstück versteckte. Und der Roboter erwachte zum Leben. Oh, er ist genauso toll, wie ich ihn in Erinnerung habe. Er ist sogar noch viel besser. Ich habe einen super genialen Teleporterstrahl eingebaut. Was für ein Strahl? Ein Teleporterstrahl. Ich kann mit ihm Sachen verschwinden und woanders wieder auftauchen lassen. Pass auf! Bertold setzte sich ans Steuer, das sich im Helm des Roboteranzuges befand, schaltete den Strahl ein und richtete ihn auf den Kopf seines Onkels. Ah, wo ist mein Bürgermeisterhut? Über einem der Chaoskätzchen. Da ist er doch. Schnell nahm der Bürgermeister seinen Hut wieder an sich. Oh, das bringt mich auf eine super witzige Idee. Wir gehen zusammen auf Hutstipitz-Tour. Nein, ich habe eine bessere Idee. Ich baue mir meine eigene Stadt und werde Bürgermeister. Deine eigene Stadt? Das klingt nach einer Menge Arbeit. Für mich nicht, denn ich schnapp mir mit meinem Teleporterstrahl einfach die ganze Abenteuerbucht. Der Roboter setzte sich in Bewegung. Und falls du unterwegs Hüte sehen solltest... Aber Bertold hatte anderes im Kopf, als er mit wenigen Riesenschritten die Abenteuerbucht erreichte, wo Herr Pfeffer und Alex gerade aus dem Restaurant kamen. Wo ist der Limonadenstand geblieben? Den nehme ich mit in sein neues Zuhause, Bertholdstadt. Wenn ihr Limonade wollt, müsst ihr in meine Stadt kommen. Der Strahl hatte den Stand einfach eingesogen. Und kurze Zeit später tauchte der Limonadenstand ganz in der Nähe der Nachbarstadt wieder auf. Ein guter Anfang für Bertholdstadt, aber ich brauche mehr Gebäude. Also schnappte sich Berthold als nächstes die Scheune von Bauer Alfred. Hoppla! Der gerade seine Ziege fütterte. Meckerliese, wir rufen die Paw Patrol. Bürgermeisterin Gutherz hatte sich bereits auf den Rückweg ins Rathaus gemacht. Als Ryders Pawpad sich meldete. Bauer Alfred, brauchen Sie Hilfe? Das kann man wohl sagen. Ein riesiger Roboter war hier und jetzt ist plötzlich meine Scheune verschwunden. Ein riesiger Roboter? Einen Moment. Hallo Alex. Ryder, du wirst es nicht glauben. Bertold Besserwisser steckt in einem riesengroßen Roboter und hat den Limonadenstand mit einem Unsichtbarmachstrahl weggezaubert. Oh oh. Und er hat gesagt, dass er ihn in die Bertholdstadt bringen will. Frau Bürgermeisterin, lassen Sie mich raten. Ärger mit einem Riesenroboter? Ja, er ist auf dem Weg zum Rathaus. Und kam genau in diesem Moment dort an. Hey, such dir jemanden in deiner Größe, du Metallfiesling. Der Bürgermeister von Bertholdstadt, nämlich ich, braucht natürlich ein Rathaus. Und jetzt habe ich eins. Schon war das Rathaus verschwunden. Keine Sorge, Freunde. Kein Superroboter zu groß, keine Superpfote zu klein. Superhunde zur Zentrale. Ryder braucht uns. Die Fellfreunde stürmten hinüber zur Einsatzzentrale. Auch Marshall. Allerdings blieb er mit seiner Pfote in der Kamera hängen und kugelte den anderen hinterher. Wobei die Kamera ein Foto nach dem anderen machte. Wer hat schon Fotos von sich beim Fliegen? Der Meteorit im Inneren des Turms begann zu glühen und der obere Teil der Zentrale öffnete sich. Er wurde zu einem super Einsatzturm und als die Fellfreunde dort ankamen, trugen sie alle ganz besondere Einsatzanzüge. Die Superhunde sind bereit, Ryder! Schön zu hören, denn wir haben heute einen seltsamen Einsatz. Berthold Besserwisser hat wieder Superkräfte. Und er hat seinen Riesenroboter wieder gebaut. Das ist ein Riesenproblem. Und noch schlimmer ist, dass der Roboter sowas wie einen Teleporterstrahl hat, der die Gebäude aus der Abenteuerbucht wegzaubert und woanders hinbringt. Ach ja? Und wo bringt Berthold die Gebäude hin? Keine Ahnung, aber er nennt es Bertholdstadt. Für diesen Einsatz brauchen wir Super Chase. Du suchst mit deiner Supergeschwindigkeit nach Berthold und dem Riesenroboter. Diese Superpfoten regeln das schon. Und Super Sky. Du suchst aus der Luft nach den verschwundenen Gebäuden. Ich bin der Wirbelwind-Superflughund. Alles klar, die Superhunde legen los. Ryder schaltete die Düsen seines Raketenanzugs ein und war schon in der Luft, als Chase und Sky an der glühenden Leine zu ihren Superfahrzeugen hinunterschwebten. Sie mussten Berthold aufhalten, so schnell wie möglich. Bertholdstadt wurde unterdessen immer größer. Onkel, wie gefällt dir Bertholdstadt? Ist es nicht genial? Naja, ich finde es ganz nett. Aber die Nachbarstadt gefällt mir besser. Ich weiß, was Bertholdstadt fehlt. Ein Spielplatz. Ich werde mir einen schnappen. Aber zuerst schnappe ich mir den Bürgermeisterhut. Nur mit dem fühlte er sich wie ein richtiger Bürgermeister, zum großen Ärger seines Onkels. Unhold. Es dauerte nicht lange, bis Super Sky mit ihren Windreiterflügeln die neue Stadt entdeckt hatte. Unsere Gebäude! Ryder, ich habe Bertholdstadt gefunden, gleich neben der Nachbarstadt. Aber von Berthold und dem Roboter fehlt jede Spur. Gut gemacht, Sky. Such weiter nach Berthold. Super Chase? Hol den Roboter mit deiner Supergeschwindigkeit ein. Er darf auf keinen Fall in die Abenteuerbucht. Alles klar. Doch dafür war es bereits zu spät. Genau den braucht Bürgermeister Berthold noch, um Bertholdstadt zu verbessern. Berthold stand nämlich schon auf dem Spielplatz. Der Teleporterstrahl hatte den Spielplatz gerade eingesogen, als Chase mit Supergeschwindigkeit angesaust kam. Stell den Spielplatz sofort dahin, wo er hingehört! Das mache ich! Nach Bertholdstadt! Und viel Glück bei dem Versuch, mich einzufangen. Ich habe nämlich einen Turboraketenantrieb. Schon war Bertholds Roboter in der Luft und nahm Kurs auf die Einsatzzentrale. Oh, ich weiß, was so richtig Spaß macht. Den nervenden Hunden ihre Zentrale zu klauen. Bertholdstadt wird die tollste Stadt der Welt. Chase hatte natürlich sofort die Verfolgung aufgenommen. Ryder, Bertholds Roboter fliegt so schnell, meine Supergeschwindigkeit reicht nicht. Und er fliegt zur Zentrale. Sofort drehte Ryder um und warnte die anderen. Superhunde, Bertholds Roboter fliegt super schnell auf die Zentrale zu. Wenn wir ihn aufhalten wollen, brauchen wir vereinte Pfotenkraft. Die Schwebeautos der Superhunde waren blitzschnell vor Ort. Bereit! Sky, versuch ihn mit deinen Pfotenwetterkräften zu stoppen. Sky und Chase klatschten sich ab und sofort vereinten sich ihre Superkräfte. Stopp! Dann stellte sich Sky dem Riesenroboter entgegen. Näher kommst du nicht ran! Du hältst mich nicht auf! Von wegen. Sky hüllte Bertholds Roboter mit ihrer Pfotenwetterkraft in einen dichten Nebel. Und schon stürzte er zu Boden. Gut gemacht, Sky. Rocky, nutze deine Energiewerkzeuge und schalte den Raketenantrieb ab. Mach ich. Mit seinem Röntgenblick hatte Super Rocky den Antrieb schnell gefunden. Energiezange. Und drehte ihn ab. Kaputt gemacht. Na warte, das wird dir noch leid tun. Berthold sprang auf und richtete den Teleporterstrahl auf Rocky. Chase, vereinte Pfotenkraft mit Ultrabellen. Blitzschnell vereinten Chase und Marshall ihre Superkräfte. Und als Chase bellte, brachten diese Energiewellen den Roboter so aus dem Gleichgewicht, dass der Strahl umgelenkt wurde und an Rocky vorbeiging. Woher haben Sie diese coolen Superkräfte? Ich meine Ihre nicht so tollen Superkräfte. Nichts wie weg hier! Berthold ergriff die Flucht. Marshall, volle Pfotenkraft mit Supersprung. Super Marshall machte einen Riesensatz, sprang geradewegs auf das Visier des Roboters. Hey, ich kann nichts sehen! Und stemmte sich dagegen. Wo ist der Knopf für den Scheibenwischer? Marshall bremst ihn aus. Sein Antrieb ist ein Meteoritenstück in seinem Rückenfach. Holen wir es raus und schalten den Roboter aus. Nutzt den Schwebemodus der Fahrzeuge. Im Nu waren alle Superhunde in der Luft und schwebten mit Höchstgeschwindigkeit los. Doch Berthold entdeckte nun den Scheibenwischer. Deine Reise endet hier, Superhund! Oh oh. Super Marshall konnte sich nicht halten und fiel. Um Marshall kümmerte er sich nicht. Erwischt! Doch der landete im Schwebeauto von Chase. Und jetzt stoppen wir den Roboter! Dieser stapfte mit Riesenschritten auf Bertholdstadt zu. Bürgermeister Berthold ist zu Hause und kein Kläffer ist in Sicht. Doch da irrte er sich. Was? Ich setz diese nervigen Hunde am Nordpol aus! Berthold richtete seinen Strahl auf die Superhunde. Doch die wichen immer wieder geschickt aus. Das war knapp. Dabei wurden aber auch alle Gebäude der neuen Stadt mit eingesogen. Rubble, Zeit, den Riesenroboter auszubremsen. Sofort vereinten Rubble und Rocky ihre Superkräfte. Achtung, rasende Kugel! Rubble wurde zu einem leuchtenden Ball, rollte auf Bertholds Roboter zu, zwischen dessen Beinen hindurch, und der Roboter verlor das Gleichgewicht. Bei dem Sturz öffnete sich die Klappe, hinter der der kleine Meteorit verstaut war. Der fiel heraus und genau in Ryders Hand. Erwischt! Kurze Zeit später standen alle Gebäude wieder da, wo sie hingehörten. Das ist gemein! Bertholdstadt sollte die tollste Stadt der Welt werden! Nur der Hut lag noch neben Bertholds Füßen. Ich glaube, der gehört mir. Wenn auch nicht lange. Möchte gern Bürgermeister Leffe. Na komm, Kätzchen, wir gehen auf Hutstibitz-Tour. Der Einsatz der Superhunde war beendet. Ein super Dankeschön, Superhunde. Das haben wir gern gemacht. Wenn Ihre Stadt nochmal verschwindet, ein Anruf reicht. Und wenn sie wieder auftaucht, machen wir ein super cooles Foto.